Tja, ihr Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Da sind wir schon wieder. So schnell vergeht ein Tag und es ist rappzapp wieder 1 Uhr nachts. Wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, über was auch immer und wie auch immer, das ist meine Telefonnummer 0180-5678-111. Erster Anrufer heute Nacht, Bernd, 51 Jahre alt. Hallo. Ja, hallo. Bernd, um was geht's? Ja, ich wollte nur mal dir sagen, dass die Sendung mir toll fällt. Und dass meine Tochter dein größter Fan ist. Ich hoffe, du auch. Ja, wir natürlich auch. Ja. Und ich wollte einfach mal sagen, so, ich bin eigentlich ein ganz normaler Mann, wie du auch. Mhm. Und habe aber trotzdem eine künstlerische Macke. Ich bin Wahrsager. Du bist Wahrsager? Ja, und zwar für jede Art von Veranstaltung. Aha. Das heißt, wir sind auf Jahrmärkten ganz zu Hause. Mhm. Ist das dein Hauptjob? Oder? Das ist mein Hauptjob. Das ist dein Hauptjob. Du bist hauptjobmäßig Wahrsager. Richtig, so wie dann hättest du eigentlich in unsere gestrige Sendung gut reingepasst. Ja, ich hab's ja gestern versucht. Ah ja. Hat nicht geklappt. Ja, umso besser, dass wir heute reden. Und ich war auch mal Chemiefacharbeiter wie der letzte. Chemiefacharbeiter auch. Ja. Seit wann bist du Wahrsager? Ach, ich hab mal angefangen mit 25. Mhm. Und hab dann so ein Skatspiel in der Hand genommen. Da gab's meine Hör zu. Ein Skatkursus, dass man Karten legen konnte, wie die alten Omas. Mhm. Und da habe ich so viel Erfolg gehabt, dass dann wirklich die Oma auch gestorben ist und ein Banküberfall war. Wie und bitte? Nur weil ich gesagt habe, da ist mir so schlau geworden, ja, ach so, ne? Dass ich gesagt habe, ab in eine Mülltonne. Mhm. Und dann habe ich das verdrängt. Mhm. Und ungefähr 10 Jahre später, mit 35, waren meine Kinder in so einem großen Kindergarten im Neuhof in Essen. Mhm. Und da war so viel Kreativität für die ganze Familie, dass der Papa dann auch nochmal zum Kindergarten gehen konnte. Mhm. Und gleichzeitig war ja damals Ron Kalli ganz en vogue. Ja. Und da hat also Pik der Seifenblasenclown mich auf Ideen gebracht. Einfach, ich habe zugeschaut und habe gesagt, ich will auch kreativ werden. Mhm. Ja, und eine Woche später war ich dann Kinderwahrsager in der Besenkammer auf dem Sommerfest. Kinderwahrsager. Ja. Aber du betreibst das, das klingt jetzt ein bisschen lustig. Nein, du hast angefangen. Also du hast angefangen. Du und bist dann, heute ein ganz seriöser Wahrsager. Ja, pass auf. Und dann, das Verrückte ist, dann sagt ein Vater zu mir, das war wirklich nur für einen Tag geplant, mhm, bewerf dich doch beim Stadtfest in Essen. Mhm. Ja, und nach 14 Tagen war ich dann im Stadtwahrsager im Rathaus, ne? Stadtwahrsage im Rathaus. Ja, beim Sommerfest. Achso, ich dachte, du sollst den Stadtvätern von Essen. Nein, das war ja nur mit dem Zaubertrick. Mhm. Und dann 2 Jahre später sitze ich in so einem Einkaufszentrum, mhm, und berate dann meine Kunden, hat so ein bisschen Horoskopkarten noch gedeutet. Und dann sagt ein Mann, du musst Handlesen machen. Ich sage, hä? Naja, und nach 3 Minuten konnte ich Handlesen. Mhm. Das ist ein bisschen übertrieben, aber es war, mhm, wirklich so. Würdest du sagen, dass du wirklich so eine übernatürliche Gabe hast? Ich habe sie schon als Kind gehabt, ich wusste bloß nicht, was das ist. Mhm. Und dann habe ich auch so einen Hut. Na, sag mal, Hang zum Exhibitionismus ist halt zum, wie nennt man das, extrovertiert sein, mhm, auch mal, ja, schön Hut aufsetzen. Ja. Ich hatte früher einen riesen Turban und Schnabelschuhen, bin damit auf jedem Stadtfest, mhm, aufgetaucht. Sag mir mal, das finde ich sehr spannend, wie bemerkst du das in dir, dass da irgendetwas ist, was ein anderer Mensch nicht hat? Wie spürst das du das? Einfach, das war eine Explosion. Ich war also bis 35 introvertiert. Ich hatte Angst vor meiner eigenen Stimme. Mhm. Und dann auf einmal merkst du, dass Leute dir zuhören. Stell dir mal vor, du hast von nichts Ahnung. Mhm. Und springst ins kalte Wasser und so eine Oma von 72 sagt zu dir, woher weißt du das alles? Du, mhm, kennst mich, Junge, du hast mich ausspioniert. Sagst du den Leuten wahr über Karten und Handlesen? Ich kann mittlerweile sehr gut Handlesen, ich kann, mhm, über Vergangenheit reden, wie sind Menschen in die Welt gekommen, mhm, wie sind sie groß geworden, welche beruflichen Chancen haben sie, wie oft ist Ehe in Gefahr, wie viele Kinder passen zu ihnen. Kannst du dein eigenes Leben auch wahrsagen? Ich weiß, dass ich im Moment relativ glücklich bin. Das ist ja noch keine Kunst, vielleicht. Das können wir ja vielleicht alle auch, so. Weil ich, das Wahrsagen hat mich ja auch mit therapiert. Aha, ja, und zu mir können alle Menschen kommen, ob sie Sorgen haben oder Glück haben wollen. Kannst du deinen eigenen Tod vorhersagen? Weiß man? Ich nicht. Ich denke, der Tod ist nur ein Tag im Leben und den Rest sollten wir leben. Mhm. Ja? Könntest du, was brauchst du, um jemandem etwas wahrzusagen? Ach, ich habe zufällig mein Kartenspiel vor mir liegen. Wenn du willst, lege ich dir ein paar Tarotkarten. Also ich bitte jetzt darum, mir etwas wahrzusagen. Ja, pass auf. Sehr spannend, sehr spannend. Ich habe gerade die Karten gemischt. Ja. Und das Verrückte war, ich habe Karten legen gelernt innerhalb von 3 Wochen. Mhm. Für die Spielemesse in Essen. Mhm. Und dann bin ich einen Tag auf der Messe und kriege am ersten Tag in der ersten Stunde gleich einen PR-Vertrag vom Kartenverlag aus München. Mhm. Und für den bin ich dann über die Dörfer gegangen, habe dann erstmal kennengelernt, was überhaupt Tarot ist. Ne? Jetzt bin ich aber gespannt, was du. So, du sagst jetzt einfach mal Stopp und dann lasse ich einen Finger fallen, mhm, und lege dir die Karte. Ja. Stopp. Gut. Das machst du bitte nochmal. Mhm. Stopp. Moment. Da fällt eine runter, aber die ist gewollt. Augenblick, ich muss mal eben. Mhm. Ist alles ein bisschen improvisiert. Mhm, und sag nochmal Stopp. Stopp. Gut. Deine Gegenwartskarte deutet an, du möchtest Geld ausgeben für ein Auto oder was Nein. Doch, oder musst du eine Reparatur bezahlen? Nein. Also ich würde immer gern Geld für ein Auto ausgeben, aber im Moment steht das wirklich nicht an. Also gibt es irgendwelche anderen spontanen Sachen, wo du sagst, ich will mein Geld loswerden? Nee. Oder musst du ein bisschen mehr aufpassen wie sonst? Nee. Oder sonst einen guten Vertrag unterschreiben? Also hier kommt spontan, spontanes Geld ins Haus. Vielleicht. Ja, und das geht natürlich manchmal so genauso schnell wieder weg, wie es reingekommen ist. Ja. Die Vergangenheitskarte sagt, du stehst selber sehr unter Zeitdruck. Was machst du den ganzen Tag, wenn du nicht abends da bist? Ich schlafe und arbeite. Und kommst du dann schon mal so ein bisschen in Zeitdruck? Sehr. Oder in Hudelei, dass du nicht weißt, wohin du gehörst? Sehr, ja. Ja? Sehr. Und deine Zukunftskarte deutet an, dass Familie glücklich wird. Das ist die 10 der Münzen, wenn sich da jemand auskennt. Also eine Stabilisierung deiner Finanzwelt. Stabilisierung der Finanzwelt? Ja, und auch eine Stabilisierung im familiären Bereich. Aha. Ich werde Vater wahrscheinlich. Ist das wirklich logisch? Nee, das steht, glaube ich, im Moment nicht so. Aber man weiß nie, aber es ist nicht... Ich sehe keine Schwangerschaft. Übrigens, in Handlinien kann man Schwangerschaften sehen. Ehrlich? Ja. Du zieh mal noch eine Karte und wünsch dir, du denkst bitte an etwas, was dir wichtig ist. Ja. Und du brauchst es nicht aussprechen. Mhm. Sag einfach mal Stopp. Stopp. Was ich dir jetzt sage, vergleichst du mit deinen Erfahrungen. Mhm. Du hast die Karte der Liebe gezogen. Mhm. Da sind zwei Partner, die aufeinander zugehen müssen. Mhm. Und du weißt, Liebenden stehen unter einem Schutz. Mhm. Ja? Ja? Was immer du vorhast, ob es ein Mensch ist oder eine Sache, oder wenn du dich morgen in so einen Oldtimer verliebst, wer weiß. Mhm. Ja? Ja? Mach es mit reinem Herzen und es geht gut aus. Ja, ich mache es mit reinem Herzen. Ja? Ich bin dabei. Und ein bisschen wirklich pass auf, dass du nicht Geld für irgendwas ausgeben musst, was du nicht willst. Und du weißt, morgen kann eine Reparatur kommen, von der wir heute noch keine Ahnung haben. Aber bis Oktoberende, und das ist ja heute schon, ne, ist irgendeine gute Nachricht im familiären Bereich sichtbar. Mhm. Sehr spannend. Sehr spannend, ja. Bernd, hast du denn irgendwas in deinem Leben arrangieren können vielleicht auch? Ich kann dir nur eine Kurzgeschichte erzählen. Ich war... Wie gesagt, mit diesen Kindern, wir hatten 5 Kinder mit meiner ersten Frau. Und dann war ich noch Chemiefacharbeiter und bin dann am jeden Wochenende auf Stadtfeste gefahren. Ja, und irgendwann mal habe ich gesagt, jetzt hole ich mir einen Gewerbeschein und bin dann hauptberuflicher Wahrsager geworden. Und ich habe ja auch einen Künstlernamen, der steht mittlerweile auch im Ausweis. Der ist wie? Aschlati Elfantadu. Hey. Ja, schön, ne? Hast aber damit kann ich unterschreiben. Hast du privat irgendwas Besonderes für dich vielleicht auch vorhersehen? Ja, ich bin ja jetzt dabei. Und dann bin ich also selbstständig geworden und hatte in der Essener Innenstadt auch einen ganz kleinen Laden. Das war ganz schön hinter der Synagoge. Und auf meiner ersten Tournee nach Kassel lerne ich eine Kundin kennen. Und guck so in ihre Hand und sag, hör mal, Mädchen, wie alt bist du? Auch 26, wer ist du, Steffi? Und guck in ihre Hand und sag, in einem Jahr lässt du dich scheiden. Nö, ich sagte, das geht nicht, ich bin 6 Wochen verheiratet. Bernd. Ja, pass auf. Stopp. Darf ich etwas wahr sagen? Ja. Du bist heute mit der Frau verheiratet. Noch nicht ganz. Ehrlich? Ja, aber pass auf. Und jedenfalls, dann habe ich ihr gesagt, zum Schluss, du kriegst einen Mann mit vielen Kindern. Ja. Nee, sagte, ich will keine Kinder, ich will Tiere haben. Ja, und nach 3 Jahren, als ich an so einem Punkt war, habe gesagt, ich will mich scheiden lassen, da steht sie abends vor der Tür und seitdem sind wir ein Paar. Tolle Geschichte. Und das Verrückte ist noch, wir fahren mittlerweile auf Tournees gemeinsam. Und das ist dann Elfantadu und Alina. Weil sie kann also auch sehr intensiv handlesen, Karten legen. Und irgendwann werden wir wohl mal heiraten. Also ich wünsche dir für deine Familie, für deine Liebe und für deinen Beruf von Herzen alles Gute. Und vielleicht sehen wir uns irgendwo mal, laufen wir uns über den Weg, dann wirst du mich ansprechen. Gut, mein Herz. Alles Gute. Ich soll dir noch von meiner Tochter was sagen. Ja. Die Tochter Nicole grüßt Viola Winkelmann. Aha. Ist das logisch? Das ist völlig noch, ne? Ganz klar. Tschüss, Bernd. Und viel Erfolg noch. Tschüss. Dankeschön, tschüss. Heute ist Bildtelefontag. Und das Domian-Bildtelefon steht in Herford heute Nacht, in der Diskothek Go-Park. Und da sitzt jetzt jemand. Wollen wir mal gucken, wer das ist? Wutsch, da ist er. Das ist der Jens und Jens ist 23 Jahre alt. Morgen, Domian. Ja, guten Morgen, Jens. Was ist denn dein Thema? Ja, also mein Thema passt ziemlich gut jetzt hier zu. Jetzt höre ich Musik. Die Musik ist wieder weg. Kleiner Fehler. Sag nochmal neu, Jens. Jetzt hören wir Jens nicht mehr. Schade. Hallo? Ja, da sind wir wieder. Ja. Ah, gut. Und zwar passt mein Thema ziemlich zu ziemlich gut zu dir jetzt, was da eben war. Mhm. Und zwar Kartenlegen. Ja. Und zwar war das so, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie lange das her ist, ich glaube 1,5 Jahre. Und da bin ich just for fun mal irgendwie nach Dortmund gefahren. Mhm. Und da war eine Kartenlegerin. Und die hat mir vorausprophezeit, dass irgendwie in der Familienverhältnis mal ein Todesfall vorkommt. Mhm. Und zwar in Kürze. Und das ist auch voll zugetroffen. Und zwar ist dann fast ein halber Familienzweig ausgestorben. Ein halber Familienzweig? Durch Verkehrsunfall. Mhm. Wie viele Menschen? Von 5 sind 3 umgekommen. Mhm. 2 sind noch da. Einer mehr oder weniger. Was war das genau für ein Familienzweig? Wie nah warst du verwandt? Es war mein Onkel. Mhm. Onkel, Tante und halt Cousin. Mhm. Mhm. Auf jeden Fall habe ich erst gedacht, das wäre dummer Zufall gewesen. Und dann halt, wie der Unfall war, wurde mir klar, dass da doch etwas Wahrheit dran sein muss. Und jetzt, wie gesagt, hier in Herford im Go-Park war wieder eine Kartenlegerin da. Mhm. Und da wollte ich jetzt aus reiner Logik mal wissen, wie es ist. Mhm. Wie die Karten so für mich liegen. Wie heute Abend ist da eine Kartenlegerin? Ja, ah, ja. Die ist da. Mhm. Und da habe ich also mich angestellt und geguckt und einfach gewartet. Mhm. Und das Komische ist, die Karten, die ich gezogen habe, die passen wieder voll. Was sagt denn die Karten? Wirklich zu der Situation, die ich gerade durchlebe. Kannst du die mal kurz beschreiben oder überschreiben? Ja, meine erste Karte, das war mein Gefühlsleben. Mhm. Also, die Karte sagte, ich wäre mehr Richtung Familienvater, mehr Verständnis für die Frauen, für Kinder. Mhm. Was auch bei mir völlig stimmt. Ja. Passt. Ja. Wie die Faust aufs Auge. Und dann war die zweite Karte, wie soll ich das sagen? Ja, die zweite Karte hat einfach nur gesagt, dass das jetzt mit meiner Ex-Verlobten, dass es endgültig vorbei wäre. Mhm. Was ich ja nicht hoffe, aber... Also du bist mit der Frau noch zusammen? Ja, mehr als gut. Mhm. Es ist nur gut Freundschaft, mehr ist er nicht. Und die dritte Karte? Und die dritte Karte sagte Verständnis. Mhm. Und diese drei Karten, wenn ich die wieder zusammen addiere, da passt das wieder. Was heißt denn Verständnis? Verständnis für die Situation, für die Umgebung, alles. Einfach nur sich in die Person hereinzusetzen und zu sagen, okay, so läuft es nun und fertig. Mhm. Jens, was ich nicht verstehe ist, wenn du eine solche Erfahrung gemacht hast, du warst bei einer Kartenlegerin und die hat dir den Tod vorausgesagt, den Tod, der in deiner Familie dann passiert ist. Warum gehst du dann wieder zu einem Kartenleger, einer Kartenlegerin? Mir wäre das zu mulmig. Eigentlich möchte ich das gar nicht wissen. Gerade eben, als ich mit Bernd gesprochen habe, habe ich auch hinterher so gedacht, wenn der dir jetzt was Negatives sagt, das könnte vielleicht sogar irgendwie so autosuggestiv wirken. Ich will es eigentlich gar nicht wissen. Was treibt dich dann immer doch wieder dahin? Um ehrlich zu sein, ich weiß es nicht. Mhm. Ich stand da, ich habe das gesehen und da habe ich mir gedacht, okay, mach es. Mhm. Mach es einfach. Heißt das, dass du jetzt aufgrund der Karten auch Angst hast, deine Freundin endgültig zu verlieren? Ja, auch. Mhm. Auch. Mhm. Aber es war mehr die Gewissheit, dass es halt, ne? Es ist endgültig vorbei. Das ist die Gewissheit jetzt. Mhm. Mhm. Dass die Karten wieder vorausbestimmt haben. Mhm. Hat das jetzt irgendeine Konsequenz für dich in deinem Verhalten? Beispielsweise morgen oder wenn du sie siehst? Das kann ich dir jetzt so schlecht sagen, Echt. Also ich hoffe, das hat keine Konsequenz nur aufgrund dessen, was du gesehen hast, sondern die Konsequenz muss resultieren aus deinem Gefühl, aus deinem Herzen, nicht aus den Karten. Domian, wenn ich daraus resultieren sollte, aus meinem Herzen, dann wäre ich jetzt schon im Wrack, dann wäre ich jetzt schon seelisch kaputt. Mhm. Das ist jetzt natürlich nicht möglich und sehr schwierig, das jetzt hier aufzudröseln im Rahmen dieses kleinen Gespräches. Ich weiß. Ja. Ist denn deine Verlobte oder Ex-Verlobte, deine Freundin, nennen wir sie Freundin, ist sie heute Abend auch in Herford in der Diskothek? Nein. Mhm. Wir gehen uns so gut, es geht im Moment aus dem Wege. Mhm. Wann willst du Kontakt zu ihr aufnehmen? Wir haben eigentlich immer nur telefonisch Kontakt. Mhm. Und das war's. Mhm. Was ist im Moment mich auch unheimlich noch wurmt. Nun hoffe ich mal. Da wir das nicht weiter jetzt ausführen können. Ich hoffe sehr, dass du, ich sage jetzt ganz einfach mal, dass du für dich das Richtige tust. Ich hoffe es auch, du. Das wünsche ich. Laut, laut, wie gesagt, diesen Tarotkarten. Mhm. Und meiner Erfahrung von der Vergangenheit her heißt es nichts Gutes für mich. Ich wünsche dir für dich das Richtige, mein Lieber. Alles Gute. Danke, Domian. Tschüss, Jens. Ich wünsche dir auch noch. Dankeschön. Tschüss. Jetzt begrüße ich ganz herzlich Mike. Und Mike ist 36 Jahre alt. Hallo. Ja, schönen guten Morgen, Domian. Guten Morgen. Ja, erstmal ein Kompliment an deine Sendung. Danke. Und an deine Mitarbeiter. Dankeschön. Ja, und zwar folgendes. Ich gehe mit meiner Ex-Frau noch ins Bett. Du gehst mit deiner Ex-Frau noch ins Bett? Richtig. Könnte ich jetzt erstmal sagen, na und? Nein, na und? Ja, gut. Klar. Wer geht nicht mit seiner Ex-Frau ins Bett? Ja, und zwar ist das Problem, ich war mit meiner Frau 7 Jahre verheiratet. Mhm. Und wir sind in beider Einverständnis auseinandergegangen, mhm, weil sie mit meiner Schichtarbeit nicht mehr klargekommen ist. Mhm. Wir haben uns zu wenig gesehen. Ich bin seit 2 Jahren wieder in einer Beziehung, werde in 1,5 Monaten Papa, mhm, und sie ist in einer festen Beziehung und irgendwo geht es nicht weiter. Da wird die Sache heikel, ich verstehe. Da wird die Sache sogar... Ich dachte, ihr seid solo und dann... Nein, absolut nicht. Und mittlerweile weiß ich nicht mehr, was ich machen soll. Also deine neue Beziehung weiß natürlich nichts davon. Nein, um Gottes Willen. Ihre neue Beziehung weiß nichts davon. Sie weiß auch nichts. Wie oft geht ihr beiden denn ins Bett miteinander? Du kannst sagen, so alle 14 Tage 2-3 Mal. Alle 14 Tage 2-3 Mal? 2-3 Mal. Oft, ne, ist das. Warum tut ihr das? Ja, weil irgendwo ist es verlangender. Ich kann dir nicht sagen, wieso, weshalb, warum. Ich weiß es nicht. Liebst du deine Ex-Frau noch? Bitte? Liebst du deine Ex-Frau noch? Nein. Nein, das ist reiner Sex. Das ist reiner Sex halt. Mhm. Also das letzte Mal ist am letzte Woche Samstag passiert. Wir sind im Kino gewesen. Wir haben uns den neuen Film von Steven Spielberg angeguckt. Mhm. Und danach ist es einfach passiert halt. Was erzählst du denn deiner neuen Beziehung? Nur, dass ihr noch so freundschaftlichen Kontakt habt? Eigentlich freundschaftlichen Kontakt, richtig. Mhm. Ja. Also wir unterhalten uns auch ganz normal und wir sagen auch beide, es darf nicht sein. Und dann unterhalten wir uns auch darüber, wenn wir uns treffen. Mhm. Ja, und dann, wie gesagt... Dann passiert das halt. Wie lange läuft das jetzt schon so? Ja, kannst du sagen, ungefähr seit einem Jahr jetzt. Seit einem Jahr. Seit einem Jahr, ja. Wohnst du mit deiner neuen Frau, Freundin zusammen? Ja, mit der wohne ich zusammen, richtig. Das heißt, es ist dann auch sehr schwierig, das irgendwie zu arrangieren, oder wie? Ja, durch meine Dienstarbeit, ich kann mal sagen, ich muss mal 2-3 Stunden länger arbeiten, weil ich arbeite in einem Krankenhaus, weil ich bin OP-Pfleger und Ambulanzpfleger. Mhm. Und da kann man das irgendwo engagieren. Und wo treibt ihr es dann miteinander? Ja, hauptsächlich in der Öffentlichkeit. In der Öffentlichkeit? Ja. Wo in der Öffentlichkeit? Ja, sagen wir mal im Kino, Telefonzellen, alles, ja, alles, was so anliegt. Und vielleicht liegt es daran, weil meine neue Partnerin, also sie mag es nicht so sehr, wir sind zwar schon mal im Pornokino gewesen und haben da mal, war ich jetzt mal so eine Nummer geschoben. Deine neue Partnerin im Tor? Meine neue Partnerin, ja. Und das ist nicht so ganz ihr Verlangen und sie mag es gerne in der Öffentlichkeit und ich mag es gerne in der Öffentlichkeit. Kann es sein, dass daher der Thrill für dich auch kommt, dass du deine Partnerin hast, mit der du so etwas ausleben kannst? Ja, das könnte gut möglich sein. Würdest du gar nicht so gerne mit deiner Ex-Frau zu Hause in ein konventionelles Bett gehen? Nein, das haben wir früher schon nicht gemacht. Ach so, das hat also Tradition. Das ist Tradition irgendwo, ja. Aber es darf irgendwo nicht sein, weil ich meine, ich liebe meine neue Frau. Mhm. Also wir wollen auch irgendwann heiraten. Mhm. Ich meine, sie ist jetzt schwanger und seit 1,5 Monaten ungefähr. Also es soll ungefähr am 23., 22. Dezember kommen, laut Frauenärzten. Und so geht es nicht mehr weiter. Wir wissen beide, dass das ein riesengroßer Fehler ist. Also jetzt, das letzte Mal, war es dann auch im Kino? Hat es im Kino stattgefunden? Nein, das hat danach im Auto stattgefunden. Ach so. Nach McDonald's. Also im Kino, ich habe da wenig Erfahrungen, wie man das im Kino macht. Ist doch ein bisschen schwierig, ne? Wenn ja viele Leute im Saal sitzen. Es kommt darauf an, was für ein Film läuft. Aha. Also man sucht sich vielleicht schon mal Filme aus, die nicht also so gut besucht sind. Und dann sitzt man halt, sage ich jetzt mal, in der letzten Bank oben und dann passiert es dann irgendwie. Ja. Man muss dann natürlich sehr still sein, ne? Ja, zum Teil. Könnt nicht irgendwelche Lustschreie von euch geben? Ja, es geht manchmal, weil das Kino doch heute, die modernsten Kinos sind heute doch ziemlich laut halt, ne? Von diesen Lautsprechern. Ja. Dennoch, auch wenn ihr hinten alleine sitzt auf der Bank, ja, ist es ja doch schwierig, einen klassischen Geschlechtsverkehr aus... Das ist dann meistens ein Quickie. Ein Quickie, ja. Und hinterher fühlt man sich also ziemlich mies. Beide Seiten halt. Das ist das Problem da dran. Und mittlerweile, also es geht, ich will irgendwo nicht, aber der Trieb ist stärker als das Gehirn, sag ich. Du sagst, dass du deine neue Freundin liebst. Ja. Und du gehst ihr natürlich kolossal fremd, ne, durch ja, diese richtig ganze Sache. Ja. Mhm. Also das dürfte sie nie erfahren. Und ich glaube, auch wenn sie das erfährt, hast du denn, dann wäre es wahrscheinlich aus, dann oder? Dann wäre es aus. Andersrum geht es genauso. Mhm. Habt ihr es schon mal ausprobiert, erstmal mehrere Wochen einfach sein zu lassen? Ja, das längste war mal 6 Wochen. Und von wem kam dann wieder der Impuls, es zu machen? Von ihr. Von ihr. Und du wurdest schwach und hast gesagt... Ich wurde schwach. Mhm. Ja, ich habe zwar im Gehirn gesagt, nein, ich darf jetzt nicht und es geht nicht. Wir haben uns getroffen, wir haben einen Kaffee getrunken und ich bin dann schwach geworden. Mhm. Abgesehen davon, dass deine neue Freundin keinen Bock hat auf öffentlichen Sex, also Sex in der Öffentlichkeit, ist es denn sonst mit ihr gut im Bett? Sonst ist das wunderbar. Mhm. Sonst ist, also ich meine, gerade in der Schwangerschaft sagt man, man ist mehr geil, als wenn man nicht schwanger ist. Also ich habe das Gefühl bei ihr, also ich komme von der Arbeit nach Hause, von der Schicht morgens und dann geht es erstmal im Bett rund. Das ist wunderbar, da habe ich auch mit ihr keine Probleme drin. Aber es gibt einen Satz von Erich Fromm. Ja. Der hat gesagt, zur Liebe gehört Disziplin. Fand ich früher immer blöd. Da habe ich gedacht, Quatsch, Liebe ist irgend so ein Gefühl, dem muss man sich so ganz hingeben. Ja. Das hat mit Disziplin nichts zu tun. Es gibt keinen größeren Gegensatz als Disziplin und Liebe. Heute denke ich anders. Ich glaube, dass man irgendwann eine Priorität setzen muss. Und wenn du eine Frau hast, die du liebst, die sogar schwanger ist und mit der du auch guten Sex hast, also es stimmt ja im Prinzip alles. Das stimmt alles. Finde ich, dass du dann auch die Disziplin auf dich ausüben müsstest und die andere Sache zur Seite ad acta legen solltest. Du gehst ja jetzt einfach so, du lässt dich gehen im Prinzip. Im Prinzip ja. Ja. Mhm. Ich hab vollkommen recht. Ja. Ich würde jetzt fast schon Verständnis für dich haben, wenn du sagen würdest, das ist sexmäßig mit meiner neuen Freundin nicht so der Knaller. Mhm. Hätte das gleich ein anderes Gewicht. Aber so finde ich, dass du auch um vor dir selbst gerade dazustehen, ja, das sein lassen solltest. Und wenn es überhaupt nicht geht. Ja, gut. Verstehe ich auch voll und ganz. Vielleicht gibt es ja noch einen in deiner Sendung, man hört ja viel, vielleicht kann mir da einer irgendwo einen Tipp geben oder eine irgendwo einen Tipp geben. Wie sollte der Tipp aussehen? Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder du machst es weiter oder du lässt es sein. Ich möchte es irgendwo sein lassen. Mhm. Und du weißt aber nicht wie. Weil ich fühle mich irgendwo ziemlich mies, also sehr, sehr mies. Stell dir mal vor, das kommt irgendwann raus. Stell dir das mal vor. Das darf ich gar nicht vorstellen. Es ist schon heikel, Mike, dass du das jetzt hier erzählst, finde ich. Ja. Ich meine, sie kann es jetzt nicht mitkriegen. Sie schläft jetzt also. Ne? Und wenn sie das, glaube ich, mitkriegen würde oder irgendwo hören würde... Nur, es geht so nicht weiter. Aber ich kann doch, Domin, ich kann nicht einfach zu ihm gehen. Ich sage, ich schlafe noch mit meiner Ex-Freundin, ich habe viel Spaß daran. Und sie kriegt ein Kind von mir und ich liebe sie. Ich meine, das ist keine Liebe. Nein, das kannst du nicht sagen. Ich würde es jetzt auch, wenn du es jetzt aufhörst, würde ich darüber den Mantel des Schweigens legen und nichts sagen. Nein. Lass es sein und schweige. Schweige. Ja, das finde ich gut. Ja, gut. Ich probiere es auch. Also. Ich wünsche deiner Frau alles Gute. Ja, danke schön. Du kannst ihr das nicht ausrichten, dann würde ich fragen, was rufst du denen da an? Und dann musst du wieder lügen, also sag am besten gar nichts. Soll ich sondern meine guten Wünsche an dich. Alles klar, tschüss, ich bedanke mich. Tschüss. Okay, tschüss. So, meine Lieben, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, das geht hier ganz einfach, live im Fernsehen und live im Radio. Ihr müsst nur ganz einfach eine Telefonnummer wählen, nämlich 0180 5678 111 oder euch an euer Faxgerät, so ihr im Besitzer eines Faxgerätes seid, begeben und mir einen schnellen Fax schicken. 0180, die Faxnummer, 5678 110 und wenn ihr mir faxt, bitte eure Telefonnummer draufschreiben und dann rufen wir euch vielleicht zurück und stellen euch vielleicht hier in die Sendung. Und dann können wir miteinander reden. Nächster Anrufer, Dragan. Hallo Jürgen. 28 Jahre alt. Ja, hallo Jürgen, ja. Heißt Dragan. Dragan. Klingt so ähnlich. Ja, schöner Name. Ja, mein Thema. Es hätte gestern besser reingepasst. Ja. Ich habe eine ungewöhnliche Tätigkeit. Ich betreibe in Münster mit meinem Kollegen Frank eine moderne Partnervermittlung und Seitensprungagentur auf seriöse Art. Pfui, eine Seitensprungagentur. Ihr tragt also dazu bei, dass die Menschen untreu werden. Nein, dazu tragen wir nicht bei. Also mit dem Fremdgehen, das ist eine Gewissensentscheidung, die jeder Mensch für sich selber fällen muss. Und ob es Agenturen gibt oder nicht, wird dieses auch immer stattfinden irgendwo. Also Seitensprungagentur. Das heißt, ich nehme an, ich bin ein verheirateter Ehemann und habe Bock auf eine andere Frau. Dann rufe ich Dragan an oder Frank. Und sage, ich habe Bock auf eine Blondine, 28 Jahre, also muss die Oberweite sein, da sollte sie wohnen. Nein, also wir fragen nicht ins Detail nach Oberweiten und Ähnliches. Wir sagen den Leuten auch, dass sie realistisch bleiben müssen. Das ist alles eine zwanglose Sache. Und bei uns melden sich ja die Menschen mit den verschiedensten Charakterien, Vorstellungen, Lebenssituationen. Aber ich könnte ganz normal anrufen und sagen, ich hätte gerne eine Bekanntschaft mit einer jungen Dame bis 30 Jahre. Das ginge. Ja, und dann würdet ihr mir da irgendwas raussuchen. Und wie geht das? Mir eine Telefonnummer geben? Also oder? Ich nehme Daten von dir auf und Angaben zum Wunschpartner. Und ich vergleiche dann, wer gut zu wem passt. Das kann ich ganz gut, weil wir ein offenes Büro haben. Das heißt, wir bitten sogar alle unsere Interessenten, zu zu einem unverbindlichen Gespräch bei uns in der Agentur. Achso, die hast du alle persönlich kennengelernt? Die meisten, nicht alle. Mhm. Wenn der Weg nach Münster zu weit ist, wird auch telefonisch aufgenommen. Ich bin ja in ganz Nordrhein-Westfalen tätig. Mhm. Und wenn ich jemanden persönlich bei mir sitzen habe, dann erfahre ich ja auch seine Lebenssituation, wie er sich den Kontakt vorstellt, was ich für ihn tun kann. Jetzt hast du irgendein Bild von mir. Ja. Wie verbandelst du mich jetzt mit der Frau? Wie geht das? Wir sehen erstmal, ob der eine den anderen telefonisch erreichen kann. Mhm. Wenn dies nicht machbar ist, organisiere ich für beide einen neutralen Treffpunkt. Mhm. So, und die Frau, die ihr dann ansprecht für mich, weiß die auch Bescheid, was ich will? Dass ich im Prinzip einmal nur mal so einen One-Night-Stand vielleicht haben möchte? One-Night-Stand sucht kaum jemand bei uns und das vermitteln wir auch nicht. Die meisten sind schon auf Beziehungen aus. Aber was ist denn Seitensprung? Seitensprung ist doch... Wir haben viele Gebundene, da ist der Fall klar. Wir haben auch viele Singles, die sagen, ich suche eine lockere Bekanntschaft, ganz ungezwungen. Mhm. Also ich darf mir nicht einfach nur eine schöne Nacht erhoffen. Ich muss dann schon wieder ein halbes Jahr dabei bleiben, oder wie? Jeder äußert ja, wie er sich das vorstellt. Ja, ja. Wenn ich jetzt eine Frau habe, die ist gebunden und sagt, ich suche nur kurzfristige Bindungen, und dann teile ich das ja der Vermittlung auch mit. Und wenn das konform geht, dann leite ich die Vermittlung ein. Mhm. Also, und es läuft natürlich alles streng geheim, ne? Die Diskretion ist natürlich das A und O bei uns. Ist das so, dass die meisten, das muss ja so sein, das würde es nicht Seitensprungagentur heißen, die meisten sind gebunden, sind in Beziehungen? Bei den Männern, also bei den Gebundenen haben wir einen 70%igen Männeranteil und 30%igen Frauenanteil. Nur 30% Frauenanteil? Ja, und bei den Singles haben wir ein ausgewogenes Verhältnis. Also es gibt eine ganze Menge Frauen, die sagen, ich bin bereit, mich auf eine kleine Affäre einzulassen mit einem verheirateten Mann. Ja, weil sie meistens selbst verheiratet sind oder eine Beziehung hinter sich haben und sagen, ich will mich ohnehin nicht festbinden, ich möchte einfach jemanden haben, mit dem ich gut auskomme und wo es sexuell auch passt. So, wenn ich jetzt aber nur einfach nur Bock habe und geil bin und will eine schöne Nacht irgendwie verbringen, könnt ihr mir da auch helfen? Dann werde ich dir sagen, dass wir keine Blitzkontakte erstellen können. Und wenn du bereit bist, eine gewisse Zeit zu warten, bis ich einen passenden Partner für dich habe, ist das in Ordnung. Ansonsten, wir nehmen auch nicht jeden auf. Wenn jemand zu abstruse Vorstellungen hat, dann sage ich ihm, dass wir nichts für ihn tun können. Also ich mag es schon, ich hätte gar keine Chancen bei euch. Doch, natürlich. Wie ist das mit Männer-Männer-Kontakten? Also ist sowas auch möglich? Oder Frauen-Frauen-Kontakte? Ja, oder seid ihr ganz spießig? Nein, auf dem platten Münsterland ist die Nachfrage einfach zu gering. In Köln stehen die Leute ja dazu, zu ihrer Homosexualität. Mhm. Und wenn jemand anruft und so einen Kontakt wünscht, sage ich ihm, ich nehme von dir ein paar Daten auf, hinterlasse mir eine Nummer. Wenn ich jemanden für dich habe, melde ich mich bei dir und dann bezahlst du auch erst. Aber da sind die meisten nicht zu bereit. Also in der Regel sind es heterosexuelle Geschichten bei euch? Ja. Mhm. Was kostet das denn? Das geht nach Mitgliedschaftszeiten, das kann jetzt das ganze Jahr sein für 350, 6 Monate 250 oder 3 Monate 190 Mark. Ist schon happig, ne? Ist Aufnahmegebühr inklusive erste Vermittlung. Ja, und weitere Vermittlungen, die leiste ich erst voraus und berechne sie nach stattgefundenem Treffen mit 40 Mark. Also man muss schon ein bisschen was hinlegen. Also ohne Kohle läuft da auch nicht viel bei euch. Das ist noch das Human, denke ich. Wir leisten das doch was. Wie viele Mitglieder habt ihr denn in eurer Kartei? Das sind 500 meist. Immer so viele schon? Ja, das in welchem Alter ungefähr? Stamm. Hauptkundenstruktur, also unter 20 nehme ich keinen auf. Mhm. Warum nicht? Das ist meist eher eine Flause und ich habe da kein großes Vertrauen, was die Ernsthaftigkeit betrifft. Und wir haben uns manch eine, sagen wir, 35-jährige Frau hätte vielleicht gerne einen Seitensprung mit einem knackigen 18-jährigen Jungen. Kann schon mal sein, kommt eher selten vor, aber dann, also am Anfang 20 sind die meisten, die bei uns mitmachen und dann bis 50 und was feste Partnerschaften betrifft, auch bis 70. Mhm. Also, wenn man da Bock drauf hat, kann man sich einfach bei dir irgendwie schriftlich oder man ruft an bei der Agentur? Erstmal telefonisch und gibt ein kurzes Infogespräch und dann schlage ich jedem vor, auf eine Tasse Kaffee vorbeizuschauen. Mhm. Alternativ besteht auch die Möglichkeit der telefonischen Aufnahme. Die Leute können uns dann auch ein Bild zukommen lassen. Ein ungewöhnlicher Beruf und davon kann man leben? Ja, wenn man seriös aufzieht. Und ihr, ich gehe mir davon aus, dass ihr das seriös macht? Also in der letzten Zeit ist ja viel Negatives durch die Presse gegangen, mit Sicherheit auch berechtigterweise. Mhm. Ich kann nur abraten, sich an Agenturen zu wenden, die nicht mal ihre Anschrift preisgeben. Wie ist denn überhaupt die Erfolgsquote? Könnt ihr das noch rekonstruieren oder hört ihr dann gar nichts mehr von den Leuten? Ich bitte jeden um eine Rückmeldung. Mhm. Ich möchte nur wissen, ob das Treffen stattgefunden hat, ob ich gut gelegen habe oder ich beim nächsten Mal was besser machen muss. Wie viel habt ihr denn schon eingefädelt, die auch ein bisschen länger gehalten haben? Wir hatten schon Fälle, wo die Leute zusammengezogen sind. Ehrlich? Ja. Vom Seitensprung zur festen Beziehung. Dann gibt es einige Fälle, wo die Leute unglücklich gebunden sind, sind auch einer neuen Beziehung gegenüber aufgeschlossen und dann kann das schon vorkommen. Seid ihr auch schon wild beschimpft worden, dass die gesagt haben, wie kannst du mir denn da so eine Frau hinbestellen? Nein. Das auch nicht. Wir sagen auch jedem, man sollte das Ganze nicht zu verbissen sehen. Das ist einfach oft ein Blind Date und man sollte ganz locker drauf zugehen, ohne eine große Erwartungshaltung. Ich finde es eigentlich, es ist eine ganz pfiffige Geschäftsidee. Nur denke ich mir, wenn ich sowas machen würde wollen, gehe ich in eine Disco oder in ein Café und arrangiere mir das selbst. Gut, wenn du viel Freizeit hast, viele unserer Kunden sind beruflich so eingebunden und die haben auch keine Lust, am Wochenende auf Kirsch zu gehen. Und die können bei uns eine gewisse Vorauswahl treffen. Die Leute sind zu faul zum Baggern, das gibt es doch gar nicht. Was verdienst du daran im Monat? Das ist ganz unterschiedlich. Also es reicht gerade zum Leben. Wir sind ja noch im Aufbau, wir sind seit anderthalb Jahren tätig und wir haben noch einige Projekte im Kopf, dass wir andere Werbewege gehen als nur Zeitungsinserate. Also ich hoffe, dass ihr korrekt mit den Leuten umgeht. Wenn das der Fall ist, warum nicht auch sowas machen? Wir hätten sonst kein offenes Büro. Ja, alles Gute, viel Glück. Schönen Gruß an Frank. Tschüss. Tschüss. 1.31 Uhr, 37 Sekunden. Nee, 27 Sekunden. Und jetzt machen wir eine kleine Pause. Radio 1 Live, WDR Fernsehen, 1.32 Uhr, 32 Sekunden mit der Telefon-Talkshow Domian. Und ihr könnt heute Nacht hier bei mir ganz einfach anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, über was auch immer. Telefonnummer 0180 5678 111. Wenn ihr irgendetwas Ausgefallenes macht, wenn ihr vielleicht oft in einem Swingerclub seid, oder wenn ihr in einem Bordell arbeitet, wenn ihr eine sehr ungewöhnliche Nachtarbeit habt oder wenn ihr regelmäßig schräge Privatpartys veranstaltet und ihr Lust habt, dass wir zu euch kommen, dann kommen wir zu euch. Und zwar mit dem fahrbaren, mit dem mobilen Domian-Bildtelefon. Und dann können wir uns, das heißt ich und ihr, direkt hier in der Sendung unterhalten. Also wenn ihr Lust habt und Bock auf einen Besuch vom Domian-Bildtelefon habt, das schreibt uns ganz einfach und wir arrangieren das unter Umständen. Schreibt an den WDR 1 Live Domian, Stichwort Bildtelefon, 50600 Köln. Es wäre doch sicher ganz interessant, vielleicht auch direkt so aus dem Separé einer Prostituierten mal zu telefonieren. Also 50600 Köln, WDR 1 Live Domian, Stichwort Bildtelefon. Beate ist jetzt dran und Beate ist 38 Jahre alt. Beate hat aufgelegt. Beate ist müde. Wie war das früher mit der Werbung? Olaf hat Husten. Angelika, 40 Jahre alt. Hi. Hallo, Domian. Ja. Guten Abend. Ich grüße dich herzlich. Was ist dein Thema? Ich grüße zurück. Ich möchte der Viagra das Schmuddel-Image nehmen. hat Viagra ein Schmuddel-Image? Ja, doch. Ja. In den Medien doch. Warum willst du Viagra das Schmuddel-Image nehmen? Weil ich sehr gute Erfahrungen, oder sagen wir so, wir haben gute Erfahrungen gemacht, mein Mann und ich damit. Nimmst du es auch? Nein. Nein. Aber ich profitiere davon. Du profitierst davon. Erzähl es uns. Erzähl uns, wie alles angefangen hat. Ich bin jetzt 40 Jahre alt. Wir sind seit 16 Jahren verheiratet, seit 18 Jahren miteinander zusammen. Ja. Und mein Mann ist Diabetiker, das hat sich später erst herausgestellt. Er hat immer Probleme mit der Erektion. Mhm. Anfangs ging es noch einigermaßen und hinterher war es also tatsächlich so, dass ich also überlegt habe, Mensch, Angelika, jetzt musst du dich entscheiden. Kommst du mit einem Leben ohne Sex aus oder wie viele Jahre? In der Lage, so ein Teil Doppelleben zu führen. Wie viele Jahre hattet ihr keinen Sex oder wenig Sex? Doch, wir hatten Sex, aber das war immer so unheimlich anstrengend gewesen. Mm-hmm. Und zwar aus dem Grunde, weil wir ständig, oder sagen wir so, mein Mann also sehr viel auf seine Erektion geachtet hat und mich jetzt auch betroffen gemacht hatte. Mm-hmm. Ich hatte auch das Gefühl, ihn unter Stress zu setzen. Er sagte also, Angelika, es tut mir leid, also Sex ist einfach anstrengend mit dir. Also kamst du schon in einen Zwiespalt auch vielleicht fremd zu gehen oder bei der Seitensprungagentur anzurufen in Münster? Nee. Nee, Domian. Aber was wurde ein ernstes Problem für dich? Ich möchte die Leute mich sicher nicht verurteilen, die also sich anderweitig das Vergnügen besorgen, aber ich würde das nicht in die Reihe kriegen. Aber es war ein Problem, es wurde wirklich ein ernsthaftes Problem. Ja, wurde ein ernsthaftes Problem und zwar aus dem Grunde auch, weil wir haben uns auch sehr psychisch sehr zurückgezogen, aus dem Grunde, weil wir haben zusammen im Bett gelegen gehabt und mein Mann sagte also, Mensch, ich kann dich nicht mehr am Arm nehmen, weil ich weiß genau, du möchtest vielleicht irgendwas. Mhm. Das war einfach so stressig. Mhm. Ja, und dann... Habt ihr irgendwann irgendwas von Viagra gehört? Ja, haben wir. Wir haben aber auch noch andere Möglichkeiten versucht. Mein Mann hat also Akupunktur versucht. Das ist also total daneben gegangen. Mhm. Da hat der Arzt sogar falsche Sachen angelegt. Mhm. Und dieser Urologe hat dann auch empfohlen, diese Viagra nicht zu nehmen. Mein Mann hatte ihn darauf angesprochen und sagte also, mein Gott, die Viagra hat so viele Nebenwirkungen. Angelika, sag mir mal eben, was ist denn da richtig schief gelaufen bei der Akupunktur? Ich kenne mich da auch nicht so ganz genau aus. Es gibt da Lebenssäfte und Lebensströme. Mhm. Und da ist irgendwas falsch angesetzt worden, teilweise. Also es funktioniert überhaupt nicht mehr hinterher? Nee, funktionierte gar nicht. Mhm. Der Glaube hat zuerst am Anfang geholfen, aber danach war gar nicht. So, jetzt hat dieser Urologe euch abgeraten von Fähigkeiten. Der Urologe hat so gesagt, mein lieber Mann, wenn Sie, also mein lieber Patient, wenn Sie dieses Medikament haben möchten, dann unterschreiben Sie mir bitte die Liste, dass ich davon befreit bin, falls Nebenwirkungen auftreten. Und hat er unterschrieben? Nee, hat er sein lassen. Er hatte also ein bisschen Schiss gehabt und hat das nicht gemacht. Aber im gleichen Zuge hat dieser Urologe, mein Mann, ein Rezept ausgeschrieben für eine ganz kleine Darmentzündung. Mhm. Und als ich die Packungsbeilage gelesen habe, da bin ich fast tot umgefallen. Die Nebenwirkung der anderen Medikamente, genau. Ja. Verkürzen wir das mal ein bisschen. Er hat letztendlich dann die Tablette bekommen. Ja, ja, durch einen Internisten, den, der die Diabetes hat. Ja. Wie war denn dann gleich beim ersten Mal die Wirkung? Wahnsinnig. Ja, es war toll. Mein Mann kam ins Wohnzimmer und sagte, pass mal auf, jetzt hatten wir auch das ganz große Glück, dass unsere Kinder auswärtig übernachtet hatten. Ja. Er kam rein und sagte, ja, guck mal, Angelika, ich habe einen Ständer, ich renne mit dem Ständer in die Gegend rum. Angelika war sehr erfreut, vermutlich. Ja. Ja. Und es ging gleich Rambazamba zur Sache. Ja. So in etwa. Ja. Wie ist es denn jetzt, wie lange nimmt denn dein Mann schon die Tablette? Seit knapp einem Monat. Ja, und wie oft in der Woche nimmt er sie? Ja, also ich denke, wir kommen mit einmal die Woche klar. Einmal die Woche klar. Es ist also nicht so, dass ihr vom Sex drauf gesprochen werden kann, aber es ist einfach so, um das Ganze kurz zu fassen, es ist einfach ganz super, sich mal auf die Sexualität konzentrieren zu können und nicht sich Sorgen um die Erektion machen zu müssen. Einfach das mal zu genießen, zu erleben. Ja, kann ich verstehen, nach dem, was du gerade erzählt hast. Ja. Wie ist es denn, ist er auch sehr standfest über viele Stunden, wie man das immer so hört bei ja, dir? Ja, manchmal sogar viel zu viel. Viel zu viel, dann willst du schon gar nicht mehr. Vielleicht können wir ja mal halbieren. Ja. Wie viel Milligramm nimmt er denn? 50, 100? 50. Menge. Ich denke, wir kämen vielleicht mit der kleineren Portion aus. Wäre vielleicht auch nicht so. Ihr könnt ja mal ein Ding halbieren. Vielleicht klappt es dann auch. Ja, wollen wir auch mal ausprobieren. Aber Domian, ich möchte einfach nur den ganzen Zuschauern, die jetzt zuhören und zusehen, einfach sagen, Leute, auch wenn der Arzt was dagegen hat und wenn der Arzt diese Tablette nicht verschreiben möchte, versucht euch durchzusetzen, weil die Nebenwirkungen sind wirklich nicht so gravierend. Du hast völlig recht. Auf der anderen Seite muss man natürlich den Rat des Arztes sehr ernst nehmen. Wenn jemand beispielsweise Herzprobleme hat und Medikamente nimmt, die sich nicht mit Viagra vertragen. Also man sollte schon einen Arzt aufsuchen oder vielleicht zwei Ärzte vielleicht. Ne? Würde ich auf jeden Fall auch empfehlen. Genau. Nur, die Sache ist, dass ein Arzt auch abwägen sollte, wie die Seele eigentlich aussieht. Mhm. Die Nebenwirkungen, es gibt nicht nur Nebenwirkungen von Medikamenten, es gibt auch Nebenwirkungen für die Seele. Und wenn ich also wirklich der Meinung bin, dass Sexualität für mich abgehakt ist, aus dem Grunde, weil ich vielleicht 40 bin und Diabetiker bin, und ich habe auf einmal ein ganz anderes Lebensgefühl, in der Partnerschaft oder dergleichen. Du hast ganz recht. Eine ganze Menge Wert. Ganz sicher. Und auch das wirkt sich positiv auf den Körper. Angelika, heute schon eine Pille genommen? Nee, heute nee, noch nicht. Nee, sonst würde ich heute nicht mit dir telefonieren. Hättest du jetzt was zu tun wahrscheinlich. Ich danke für deinen Anruf, wünsche euch noch viel Spaß beim Sex, ja. Und überdosiert nicht. Man kann es gar nicht ganz überdosieren. Nein, um Gottes Willen. Nur, also mein Anliegen war wirklich heute, anderen Leuten einfach klar zu machen, wenn ihr möchtet, traut euch zum Arzt zu gehen, das ist ganz normal. Der Arzt wird dafür Verständnis haben. Finde ich auch völlig in Ordnung. Kein Arzt sich darüber kaputt lachen, dass jemand Potenzstörungen hat. Danke für deinen Anruf. Bis dann. Ne? Tschüss, Angelika. Tschüss. Beate, 38 Jahre alt. Ja? Ja. Hallo Jürgen. Beate, guten Morgen. Guten Morgen. Dein Thema. Ja, und zwar, ich habe immer geglaubt, Ich wollte immer eine Familie haben und wenn ich schwanger wäre, wäre ich die glücklichste Frau der Welt. Ich muss dazu sagen, ich bin blind, also nicht vollblind, aber ich bin von Geburt an hochgradig sehbehindert und bin jetzt im dritten Monat schwanger in einer sehr glücklichen Beziehung und auf einmal fühlte ich mich schlapp, schlecht und unglücklich und ich kann immer noch nicht verstehen, woran das liegt und ich habe ergründet, da liegt ein sehr starker Familienkonflikt vor. Mhm. Und zwar, ja, meine Eltern waren immer dagegen, dass ich Kinder habe und... Warum waren deine Eltern dagegen, dass du Kinder hast? Ja, weil sie Angst haben, dass ich meine Blindheit, mein Verlobter ist auch hochgradig sehbehindert, weiter vererben könnte. Besteht denn die Gefahr oder ist das Humbug? Ausgeschlossen ist es nicht, aber es ist auch noch nicht erwiesen. Und sie haben auch sehr große Bedenken, ob ich mit Kindern zurechtkomme. Und jetzt hat sich auch noch herausgestellt, dass es Zwillinge werden. Okay, jetzt könnte man natürlich sagen, was die Eltern sagen, ist nicht ganz so wichtig oder so. Aber ich denke mir, gerade bei Behinderten spielt es häufig eine Rolle, ob das Umfeld auch so ein bisschen mitspielt. Weil, hast du engen Kontakt zu deinen Eltern noch? Eigentlich so eng. Ja, ich wohne in Lippstadt und meine Eltern wohnen im Ruhrgebiet. Und wir sehen uns alle paar Wochen mal. Und ansonsten haben wir auch ein sehr gutes Verhältnis, aber in den Punkten verlaufen wir nicht konform. Und ich muss dazu sagen, ja, irgendwie fühle ich mich jetzt auch ein bisschen schwach. Alleine schon bin ich auch körperlich jetzt... Moment, jetzt sag mir mal, was dein Freund sagt. Dein Partner. Ja, der unterstützt mich in allen Punkten. Ne? Also wie ich mich auch entscheiden würde... würde er mich absolut unterstützen. Bist du jetzt verunsichert, das habe ich noch nicht richtig verstanden, aufgrund dessen, weil du dich auch so körperlich nicht so gut fühlst im Moment und auch seelisch nicht so gut? Oder bist du verunsichert, weil eben noch diese Kritik anhält von Seiten beispielsweise der Familie, der Eltern? Ja, das kommt jetzt alles mit zu. Und zwar, ich denke mir, dieses Körperliche, das schwächt ja auch. Und man fühlt sich dann in einer schwachen Position. Und die schlimmsten Wochen sind jetzt praktisch rum. Aber ich habe so... Ich meine, man zweifelt ja selber, hoffentlich macht man alles richtig und gerade für Kinder, da hängen ja die Kinder mit dran, da hat man ja nicht nur für sich selber zu verantworten. Also Beate, ich will jetzt mal sagen, ich will dich da mal wirklich ermutigen. Ich finde das, ohne jetzt dich da auch ausführlich zu kennen und deine familiäre Situation, ich finde es generell, macht es mich wütend, wenn Leute sagen, dass Behinderte keine Kinder kriegen sollen. Finde ich sehr mies und sehr ungerecht. Und ich glaube, dass gerade Behinderte, was heißt gerade Behinderte, dass Behinderte genauso gut Eltern sein können wie auch gesunde Menschen, nicht Behinderte. Und dass du sicherlich ein Händchen für deine Kinder haben wirst und die wunderbar erziehen wirst können. Jetzt bist du schwanger und nun heißt es, das Beste draus machen. Dass du dich körperlich und seelisch vielleicht irgendwann nicht so gut fühlst, ich habe keine Ahnung, ist es wahrscheinlich auch, vielleicht ist es normal in der Schwangerschaft, dass es da bergauf und bergunter geht. Dem würde ich vielleicht gar nicht so viel Bedeutung zumessen. Aber lass dir da jetzt nicht irgendwie die Sache mies machen von deinen Eltern. Du kriegst jetzt Kinder, du kriegst Zwillinge und freu dich verdammt nochmal drauf. Und du wirst auch Freude daran haben. Und die Kinder werden glücklich aufwachsen bei dir, auch wenn du und dein Partner sehbehindert. Ist doch völlig egal. Ja, das finde ich toll, das Mut machen. Ich glaube, was bei mir so eine Rolle spielt, ich habe mit Kindern auch nicht so viel Erfahrung, sind ja auch meine ersten, ist ja auch ganz klar. Und irgendwie, weil da ja was mit dranhängt, das mache ich ja nicht nur für mich so, wenn es nicht klappt, dann probiere ich was anderes. Sondern da hängt ja das Kind wirklich mit dran. Ich glaube, dass man da gar nicht so viel Erfahrung haben muss. Ich glaube, dass man das intuitiv macht, dass man das intuitiv schon richtig macht. Ja. Und vor allen Dingen, du wirst deine Kinder lieben und die Liebe ist immer die beste Voraussetzung für intuitives Handeln. Habe ich gar keine Sorge. Ja, und meine Eltern akzeptieren auch meinen Verlobten gar nicht. ich merke, dass es sehr schwierig ist und sehr gespannt. Ich hätte von Anfang an keine Chance. Und du liebst deinen Verlobten sehr. Ich ja. Und ich möchte auch bei ihm bleiben. Wir wollen auch heiraten. Mhm. Und das war auch vor der Schwangerschaft schon klar, dass wir heiraten möchten. Mhm. Endlich jetzt den richtigen Partner gefunden zu haben. Also Beate, nochmal, nimm diese Aussagen deiner Eltern überhaupt nicht ernst. Das ist der zweite Punkt, der mich jetzt schon wieder wütend macht. Dass sie deine Liebe nicht respektieren. Das Kriterium ist, dass du glücklich werden sollst. Und wenn du einen Mann gefunden hast, den du liebst, dann liebst du den. Und aus der Diskussion, dann haben sie das zu akzeptieren. Geh ruhig noch mehr auf Distanz und lebe dein Leben und lebt euer Leben und mit euren Kindern auch. Mhm. Mutter ruft mich ständig an, hast du schon einen Termin für eine Abtreibung gemacht und so. Wie fürchterlich, fürchterlich. Ja. Nein. Ganz fürchterlich, ja. Das muss ich wieder entscheiden. Und wie gesagt, und ein bisschen, also ich denke mir auch, dass ich auf der einen Seite eine Abtreibung seelisch nicht verkraften würde, weil sie ja nicht von mir kommt. Eben. Und auf der anderen Seite habe ich aber auch Angst, ob ich diesen ganzen diesen seelischen Konflikt schaffe. Was meinst du, wie du dich freuen wirst, wenn die beiden erstmal da sind? Mhm. Glaube ja, ich. Ich glaube das. Lass dich bloß nicht zu einer Abtreibung drängen. Du wirst so unglücklich hinterher sein, bin ich ganz sicher. Ja. Mhm. Ich wünsche dir und deinem Mann und den beiden, die da kommen, alles, alles Gute für ihr Leben und für eure Zukunft. Ja, danke schön. Alles Gute. Tschüss. Danke, tschüss. Jetzt haben wir wieder jemanden am Bildtelefon. Das ist Markus und Markus ist 22 Jahre alt. Hallo. Hallo Domian. Ja, hi. Dein Thema. Hi. Mein Thema. Also es geht darum, ich habe seit langem einen Freund und das Thema geht darum, er hat zurzeit eine Freundin wieder, seit längerer Zeit und verhält sich gegenüber uns, seinen besten Freunden halt die letzte Zeit wieder ziemlich schlecht, muss ich sagen. Was heißt schlecht? Seit es halt diese Freundin gibt, gibt es uns in dem Sinne überhaupt nicht mehr. Also uns, das heißt... Das ist jetzt nicht das Erste. Uns heißt die anderen Freunde. Genau. Mhm. Also ich muss sagen, ich war eine Zeit lang sein bester Freund. Mhm. Das war bestimmt für eine Dauer von 2-3 Jahren. Dann gab es ein Mädchen... Sofort hat er sich in sie verliebt und dann war halt das Mädchen nur noch Nummer eins und hat sich bei uns überhaupt nicht mehr gemeldet. Wenn man sich bei ihm gemeldet hat, verabreden wollte, für ein Wochenende weggehen wollte, kam halt solche Ausreden, ja, ich rufe dich später zurück und... Also ihr seid immer gut, du bist gut für die Zeit, wenn er keine Freundin hat. Wenn er eine Freundin hat, seid ihr abgemeldet. Genau so ist es. Mhm. Hast du ihm das mal so krass und klar auch gesagt? Ja, na klar. Was sagt er denn darauf dann? Darauf sagt er, man muss das verstehen, er liebt das Mädchen und aber direkt kommt eigentlich nichts von ihm rüber. Heißt das denn auch, dass ihr, wenn er gerade mal wieder in einer Verliebtheitsphase ist, so gut wie gar nichts miteinander macht? Das ist richtig. Wir machen eigentlich dann gar nichts mehr miteinander. Mhm. Er meldet sich vielleicht einmal im Monat oder so, ruft er mal kurz durch und... Das ist wenig für eine gute Freundschaft. Das ist sehr wenig. Ja. Nun hast du das schon einige Male mitgemacht. Jetzt ist das zweite Mal. Das zweite Mal. Was richtig schlimm ist. Was hält dich denn jetzt noch so an der Freundschaft fest? Ich wäre eigentlich sehr enttäuscht, wenn ich du wäre. Das bin ich auch, ja. Mhm. Sehr enttäuscht, aber ich meine, das Mädchen, was er jetzt wieder hat, das ist jetzt auch schon wieder seit einem Dreivierteljahr, verliebt sich halt ziemlich schnell, aber ich denke mal, dass das... Ich hoffe es, dass es nicht wieder so extrem wird wie bei der ersten. Mhm. Was hat er denn für gute Seiten? Weswegen möchtest du denn schon mit ihm Kontakt haben? Ja, also halt, wenn er keine feste Freundin hat, ist er halt ein super Freund für einen. Und man kann alles mit ihm machen, alles bequatschen. Weißt du, Markus, man muss natürlich ein gewisses Verständnis haben, wenn man frisch verliebt ist, dass dann die Freunde so ein bisschen mal zurückstecken müssen, auch was die Zeit angeht. Aber ich finde, du solltest dem klar machen, dass zu einer Freundschaft, einer wichtigen und engen Freundschaft, eben auch dazu gehört, dass man sich auch weiter um den Freund bemüht und dass es nicht nur dann um die Freundin geht. Und wenn du ihm das nicht richtig... Wenn er das nicht richtig kapiert, würde ich an deiner Stelle auch etwas auf Distanz gehen, damit er sieht, dass man das eben nicht so machen kann, auch mit dir nicht so machen kann. Ja, das mach ich ja auch eigentlich, aber trotzdem will ich ihn halt nicht so, dass er jetzt halt ganz nicht mehr sich bei ihm meldet. Mhm. Ich würde das ganz... Also, soweit ist es im Moment wieder. Er meldet sich gar nicht im Moment. Nee, im Moment gar nicht. Kann das sein, dass er auch ein bisschen eingeschnappt ist, weil du ihn kritisiert hast? Ja, das kann gut sein, weil ich mich mit seiner jetzigen Freundin auch absolut nicht verstehe. Mhm. Also, ich würde vorschlagen, dass du, dir ist sehr viel gelegen an der Freundschaft, doch nochmal jetzt das Gespräch suchst, noch einmal mit ihm richtig redest. Und dann muss er sich auch verändern. Wenn sich das dann nicht verändert, dann würde ich, so weh es dir auch tut, oder so traurig das auch ist, einfach erstmal drei Schritte, vier Schritte zurückgehen. Mhm. Sieh mal zu. Naja. Ich wünsche dir viel Glück. Ja, gut. Alles klar. Tschüss, Markus. Probiere ich das. Okay, und ciao. Viel Spaß noch in der Disco. Alles klar. Tschüss. Auch noch viel Spaß. Tschüss. Jetzt begrüße ich nicht am Bildtelefon, sondern ganz normal am Telefon den Peter. Und Peter ist 28 Jahre alt. Peter! Ja, hallo? Ja, ich höre dich gut. Ich hoffe, du mich auch. Ja, doch, ich höre dich auch gut. Dein Thema? Ja, und zwar ist das so ein bisschen verzwickt. Ich habe das schon versucht, deiner Kollegin da eben zu erzählen. Also, ich habe eine Freundin, die ist 40 Jahre alt, also etwas älter als ich, oder eine ganze Ecke älter. Mhm. Und wir sind 9 Monate zusammen und eigentlich recht glücklich, sage ich mal. Und die ist bloß ziemlich oft weg, geschäftlich. Und vor ungefähr 3,5 Monaten war ich im Bordell mal. Und da war ich bei so einer Prostituierten und ich sag mal, es hat mir eigentlich so ganz gut gefallen. Und dann war ich dann einen halben Monat später nochmal da und jetzt war ich insgesamt schon 4-mal da. Mhm. Und dann war ich jetzt 2 Monate nicht mehr da und das war auch alles wunderbar. Und dann ist so eine Parallelgeschichte, die dazu läuft, die Tochter meiner jetzigen Freundin, der Angelika, also die Maike, die ist 21 und mit der hat sie schon seit 3 Jahren keinen Kontakt mehr. Also sie hat mir schon am Anfang der Beziehung erzählt, dass sie nach ihrer Ausbildung einfach von zu Hause abgehauen ist. Also du hast noch ein Verhältnis, ich höre das schon, zu der Tochter deiner Freundin. Nee, ich habe kein Verhältnis mit der Tochter. Das ist, der Zufall wollte das so, dass die Tochter jetzt diese Prostituierte ist, bei der ich war. Ach und du lieber Gott. Das Ganze habe ich erst gestern so mitgekriegt, weil ich hatte schon oft mit meiner Freundin, mit der Angelika gesprochen. Mensch, warum versuchst du nicht Kontakt mit deiner Tochter aufzunehmen? Ich konnte ja nicht wissen, wer das ist. Und jetzt hat sie nun Kontakt mit ihr aufgenommen und morgen soll die zum Kaffee trinken kommen. Ich habe immer nicht an irgendwas Böses gedacht. Das ist ja völlig abgefahren, das ist ja wie im Spielfilm. Ja, dann habe ich heute so Fotos mit ihr angeguckt und ich dachte, ich gucke nicht richtig. Jetzt ist die Tochter, die Prostituierte, die... Du hast es heute aufgrund der Fotos erst miteinander verstrickt alles. Ja, weil sie hat gesagt, ja, stell dir vor, Maike, meine Tochter, die wohnt nur 3 Orte weiter und das ist nun genau der Ort, wo dieses Bordell ist, aber da habe ich mir auch noch nichts bei gedacht und jetzt gucke ich mir die Fotos an, jetzt ist die das und morgen kommt die zum Kaffee trinken und ich weiß überhaupt nicht, was ich machen soll. Entschuldigung, ich lache, das klingt so verrückt, ja, so konstruiert. Ich muss auch, fast einerseits muss ich immer lachen, aber andererseits im nächsten Augenblick denke ich, oh Gott, morgen du ist es soweit. Du warst immer, wenn du im Bordell warst, bei dieser Frau, bei der Tochter deiner Freundin. Ja. Das heißt, die erkennt dich wirklich, wenn ihr morgen Kaffee und Kuchen da... Die wird mich erkennen. Ich meine, ich weiß jetzt ja auch nicht, wie die Reaktion von ihr ist und wie die Reaktion von mir ist, ob sie gleich lacht oder ob sie mir eine runterhaut. Ich meine, schließlich weiß sie jetzt also, ja nun ziemlich würde, genau, dass ich ihre Mutter betrüge. Also, ich würde auf keinen Fall morgen zu diesem Kaffee trinken gehen. Erst ja, mal. Aber was soll ich denn sagen? Ich kann ja auch nicht sagen, du, mir ist, ich habe ja auch immer Angelika gedrängt, Mensch, treff dich doch mal mit der Tochter, ich bin auch dabei, weil die haben sich ja auch gestritten. Ich habe ja auch immer gesagt, ich stehe dir ja auch immer bei. Und warum telefonieren wir beide jetzt miteinander? Warum bist du heute Abend nicht im Bordell und redest mit dem Mädel? Ja, im Ernst. Das stimmt, ich habe mir das auch überlegt, aber ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich kann ja auch nicht sagen... Na, du musst jetzt der zumindest, du musst jetzt, also entweder schenkst dir jetzt allen reinen Wein ein oder du fängst bei einer Seite an, entweder bei deiner Freundin oder mit der Prostituierten. Ja, ich war auch bei Jens, meinem Freund, und der hat auch gesagt, geh da bloß nicht hin in das Bordell. Nein, also was ich für wahnsinnig finde, die Situation morgen heraufzubeschwören, diese Konfrontation beim Kaffeetrinken, das geht nicht. Ja, du musst vorher mit einer der beiden Frauen erstmal geredet haben. Ja. Was meinst du denn, wie ist denn deine Freundin drauf? Ich kann es einfach nicht sagen. Ich dachte bis gestern oder bis heute Mittag, ich kenne sie gut, ich könnte jede Situation abschätzen, ich weiß es nicht. Es ist ja völlig verzückt, wenn du ihr jetzt... Ich möchte ja auch nicht der Maike ihrer Tochter in den Rücken fallen. Ich denke nicht, dass die morgen zu ihrer Mutter kommt und sagt, stell dir vor, was ich in den letzten 3 Jahren gemacht habe, ich bin jetzt Prostituierte, die wird ja wahrscheinlich auch nicht die Wahrheit. Also deswegen finde ich jetzt so ganz, ganz relativ spontan, ohne das sehr detailliert bedacht zu haben, finde ich es am besten, wenn du erst mit Maike heißt sie, ne? Ja. Mit Maike redest. Weil du hast was zu verbergen und sie hat wahrscheinlich auch was zu verbergen. Sie sagt ja ihrer Mutter eben auch nicht, dass sie Prostituierte ist, wahrscheinlich. Ja, bestimmt dann, nicht. Und dann könnt ihr gemeinsam beraten, wie das weitergehen soll oder wie ihr euch verhaltet. Ja, ist das denn gut, wenn man dann so schweigt? Ich ja. Also du musst erstmal die Reaktion von Maike auch mal mitkriegen, was sie dann sagt. Geh bloß da morgen nicht hin, das ist ja eine Katastrophe. Ja. Denk dir irgendwas aus, hab Bauchschmerzen oder der Finger ist verboten. Ja, ich wohne ja auch mit Angelika zusammen. Ich kann ja auch nicht mich ins Zimmer einschließen. Du hast aber auch Nerven. Wie lange weißt du das jetzt schon? Ja, seit heute. Ich hab doch erst heute die Fotos angeguckt. Ach ja, mit dem Kaffee trinken weißt du auch seit heute erst dann, ja, nein, ist klar. Nein, mit dem Kaffee trinken, das weiß ich schon länger, aber ich kann aber ja nicht... Ich verstehe, ja, ist klar, ich verstehe. Die Fotos hast du heute erst gesehen, dann kann man... Ja. Wissen, ja. Wann ist das Kaffee? Wann ist das Kaffee trinken und wie viel Uhr? Morgen um 15 Uhr. Um 15 Uhr. Und besteht die Möglichkeit denn vorher mit Maike noch Kontakt aufzunehmen? Ich weiß ja auch nicht, ich war so ein Puff auch Vormittag, glaube ich, weiß es gar nicht. Ja. Ich meine, und jetzt ist es wohl zu spät. Ja, das könnte sein. Ja, ich kann ja auch nicht da klingeln und sagen, ich muss mal mit einem von ihren Frauen da reden. Also Peter, das Problem kann ich jetzt auch nicht lösen. Ich weiß nur, dass du mit der Frau reden musst, mit Maike reden musst. Ja. Fahr morgen früh, also natürlich sind Bordelle auch vormittags auf und mittags auf, vielleicht arbeitet sie morgen Mittag, ja. Fahr dahin, versuch es auf jeden Fall. Ja. Und wenn es nicht klappt, dann denk dir irgendwas aus, dass du nicht zum Kaffee trinken musst. Okay. Und, dritter Vorschlag, wir werden Montag miteinander telefonieren. Ich möchte unbedingt wissen, wie das jetzt weitergeht und wie das ausgegangen ist. Ja. Ja? Wir werden dich anrufen zwischen 1 Uhr und 2 Uhr, ist das okay? Nachmittag. Nee, abends, hier in der Sendung. Ah, oh ja, das ist gut. Ich möchte in der Sendung nochmal mit dir reden. Ja, dann muss ich auf jeden Fall, aber auf dem Telefon, weil das, denke ich, kann ja nicht zu Hause sein. Genau, wir rufen dich auf dem Telefon an, mit dem du jetzt redest. Alles klar. Okay, und ich wünsche dir jetzt aber ein sehr kluges Händchen, ne, für morgen. Ja, das brauche ich, glaube ich. Da hast du dich aber was reingeritten. Aber nein, das konntest du gar nicht wissen, sagen wir es so. Ja, ich habe mich nicht reingeritten. Nein, ja, ein bisschen lieb schon. Ich. Also, Entschuldigung. Wir reden Montag. Okay. Tschüss, Peter. Okay, tschüss. Tschüss. Mann, das sind wirklich Drehbücher. Das kann sich im Prinzip gar keiner so ausdenken. Und wenn sich das jemand in einem Film ausdenken würde, dann würde man sagen, sowas gibt's natürlich nie im Leben. Aber es gibt's im Leben wohl doch sehr wohl. Daniela, 30 Jahre alt. Hallo. Verrückt, Tommy. Ne? Ich muss lachen. Ich kann das zu meinem Vorgänger sagen. Einfach dumm gelaufen. Ja, das ist wirklich dumm gelaufen. Erzähle mir von dir. Ja, hallo. Hallo. Dann denke ich dir mal zu. Grüß dich. Ich bin erst seit 10 Wochen ein Fan von dir. Erst seit 10 Wochen? Also auf die Zeit habe ich nämlich normalerweise geschlafen. Aber immerhin seit 10 Wochen, das höre ich gerne. Ja, seit 10 Wochen bin ich Mutter. Ich gratuliere. Ja, danke. Seitdem kannst du nicht mehr schlafen. Ja, genau. Ich gehöre zu denen, die morgens um 4 Uhr in ihr Bett gehen. Wie heißt denn der oder die Kleine? Der Kleine ist der Philipp. Der Philipp. Dem Philipp habe ich also dich zu verdanken. Jawohl. Das finde ich sehr schön. Ja, ich habe dir eine schöne Geschichte zu erzählen. Ich merke, die Zeit wird knapp. Ja, erzähl sie schnell. Ich erzähle sie schnell. Ich habe seit 10 Jahren meinen Vater nicht gesehen und habe ihn aufgesucht. Mhm. Aus dem Grunde, ja, es ist eine ganz, also ganz von vorne ganz kurz anzufangen. Ich war 7 Jahre alt, als ich meine Eltern haben scheiden lassen. Ach, weißt du was, Daniela? Ja? Ich möchte mit dir, du bist so nett, doch ein bisschen ausführlicher reden. Ja, wir reden Montagnacht miteinander. Wir sind jetzt so knapp in der Zeit schon. Ja. Wir rufen dich auch nochmal an Montag. Während der Sendung und dann haben wir ein bisschen, dann haben wir richtig ausführlich auch Zeit füreinander. Das ist aber schön. So machen wir das. Soll ich dir noch was sagen? Ja. Ich habe schon mal am Freitag angerufen. Ja? Ja. Heute ist Freitag. Ja, letzte Woche. Letzte Woche, also, letzte Woche, wo dieses Thema aktuell gewesen ist. Mhm. Und da hat ein Kollege zu mir gesagt, also wenn du durchkommst, gehst du Lotto spielen. Und das mache ich morgen. Also wir unterhalten uns in der Nacht von Montag auf Dienstag. Freue ich mich. Ich freue mich auch drauf, Daniela. Bis dann. Ich habe eine schöne Geschichte zu erzählen. Ich bin gespannt. Schönes Wochenende. Mach's gut. Tschüss. Ja, tschüss. So, Freunde, das war's für diese Woche. Ich bedanke mich bei meinem Team. Bei Gerald Baas, bei Wolfram Spikowski, bei Nina Hellenkemper, Luigi Rensinghoff, Jan Hölz, Tom Bildhauer, Heike Schmidt, Andrea Feist, Peter Ofsianowski. Unsere Themen nächste Woche in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch heißt das Thema Neuanfänge und in der Nacht von Donnerstag auf Freitag das letzte Mal geweint habe ich als Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Ich wünsche euch ein sehr schönes Wochenende und wir sind ja nur alle gespannt auf die Sendung Dienstag auf Mittwoch. Nee, Montag auf Dienstag. Schöne Zeit. Bis dahin. Ciao.